Fleisch dieses Erbe nicht wegnehmen, diese in seine Ruhe eingehen, sollten wir uns nicht wegnehmen lassen. Und jeder von uns, jeder einzelne von uns kann ja mal drüber nachdenken, was das für Sachen sind, die einen die Ruhe stehen wollen. Und das sind wirklich jetzt, wenn ich jetzt eigentlich schon über die Bible Study von gestern nachdenke, es ist ein Witz gegenüber von der Person, die Gott ist. Na, ist das ist schon eine Frechheit, na, dass man denkt, das kannst du nicht machen. Na? Wir gehen jetzt zu Johannes 19. Johannes 19,30. Das werde ich lesen. Okay. Das ist Johannes 19. Ah ja, doch. Genau. Also Johannes 19,30, da steht: Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, dass dieses Es ist vollbracht, das ist unsere Garantie dafür, dass wir in diese Ruhe eingehen können. Weil wenn jemand zu mir sagt, es ist vollbracht, dann sagt er mir, du musst dir um gar keine Sachen mehr Sorgen machen. Du kannst einfach dich ausruhen. Na, und dann, wenn jemand dann sagt, aber was damit? Es ist vollbracht. Aber hast du auch an das gedacht? Es ist, also einfach an alles gedacht. Na, und ich bete einfach für uns, dass wir in diese Ruhe eingehen. Weil diese Ruhe ist auch ein Teil dieses Erbe, was er uns hinterlassen hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, ein Teil ist nun vollbracht und den Rest müsst ihr machen. Na, oder es wird noch vollbracht sein irgendwann. Ihr seid noch nicht in dieser Zeit. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und er hat auch einen Punkt dahinter gesetzt, kein Komma. Und das heißt, wir dürfen uns ausruhen. Es ist ein Befehl, dass wir uns ausruhen. Das ist kein Vorschlag. Na, es ist ein, ruh dich bitte aus, weil ich alles gemacht habe. Na, und das ist auch ein Teil unseres Erbes, wo uns der Heilige Geist erinnern will, dran, dass egal was hier auf der Erde abgeht, es ist alles schon vollbracht. Er hat alles schon erledigt. Na? Ja. Dieses Es ist vollbracht, das ist ja, wenn Mami was zu essen macht, und wir kommen Mami und wir fragen, Mami, ist das Essen fertig? Mami sagt, Spaghetti-Soße ist fertig. Ich habe auch Hähnchen und Fisch. Da kommt keiner und sagt noch, ja, aber ist das... Nee, es ist, sagt der Gott, es ist fertig. Also ist es, was sie damit sagt ist, hol dir einen Teller, mach Spaghetti drauf und geh was essen. Sie sagt nicht, du musst noch arbeiten. Sie sagt, ich habe alles fertig gemacht. Und wenn einer von uns jetzt sagen würde, ja, wir müssen noch Reis machen, würde ich sagen, warum? Ich habe doch schon alles fertig gemacht. Da kann ich mal gucken, ob die Spaghetti richtig gar sind. Es ist fertig. Geh doch einfach den Teller holen und essen. Wo ist dein Problem? Na, und entweder du glaubst dir einfach nicht, dass es fertig ist. Oder du glaubst, also ne, es gibt kein Dazwischen. Na, und es hat einfach der Heilige Geist mir gesagt, dass wenn er gesagt hat, es ist vollbracht, dann lass doch einfach gut sein dabei. Dann hol doch einfach, dann geh doch einfach den Teller holen und essen. Und ruh dich einfach aus. Und wie gesagt, es ist ein Befehl. Es ist kein Vorschlag. Ja, ich finde das voll super nice, weil das ist halt so viel mit Ruhe zu tun. Ne? Ich weiß noch, das war vor ein paar Wochen, da kam Mommy zu mir, ne, und die meinte zu mir, ja, wir haben kein Wasser mehr. Dann meinte ich hole gleich Wasser, ich gehe heute Abend. Ne? So, und dann... Ich war die ganze Zeit voll am Chillen, hab auch ein paar Sachen erledigt, so. Und ich lag dann im Bett, hab so gut geschlafen, ne? Und dann dachte ich mir, boah, ich muss jetzt Wasser holen gehen, ne? Und dann bin ich runter zu mir gegangen, und ich gesagt, so, ja, wie viele soll ich tun? Und dann meinte sie so, ach nee, ich war schon. Ich war so glücklich, ne? Ich hab gedacht, so, boah, jetzt kann ich wieder in mein Bett reinspringen. Und dann hab ich gedacht, so, diese Ruhe, also, du bist ja übertriebst eine Ruhe. Oder kennt ihr das, wenn ihr müsst morgens aufstehen, zur Arbeit gehen oder irgendwas machen? Auf einmal ruft dich irgendeiner an, ja, keine Ahnung, die Schule fällt heute aus oder du bist heute, kannst heute zu Hause bleiben, weil du sowieso, weil zu wenig los ist. Die Ruhe, in der du dich dann befindest und dich dann auf die andere Seite drehst und immer weiter schläfst, das ist halt übernatürlich, diese Ruhe. Und da habe ich mir auch gedacht, so, das müssen wir, also wenn wir wirklich verstehen, dass es wirklich vollbracht ist, wie zum Beispiel, wenn wir irgendwo auf der Arbeit eine Absage bekommen, wenn wir das so verstehen würden, dann wären wir so krass in Ruhe und würden einfach loslassen, immer weiter schlafen. Und das fand ich halt richtig interessant, weil ich habe es halt übertrieben gefühlt, diese Situation. Ja, und dieses wirklich, dass man einfach sich denkt, so, bei Praise God, es ist wirklich vollbracht, es wurde schon gemacht, weil es gibt ja auch diese Extreme, dass ihr gar keinen Bock habt, zur Arbeit zu gehen, dann meldet ihr euch krank, obwohl ihr gar nicht krank seid. Da ist ja voll die Unruhe, weil ihr euch denkt, so, also, ihr seid ja voll in Unruhe, weil ihr euch denkt, boah, nicht, dass sie das merken, dass ich eigentlich gar nicht krank bin und boah, nicht, dass irgendwas, dass das raus. Du bist voll auf Strom. Du arbeitest dann sogar mehr, als wenn du einfach zur Arbeit gegangen wärst. Weil du arbeitest dann ganz in deinem Kopf. Nicht, dass sie merken, dass ich gar nicht krank bin. Ich darf jetzt nichts posten, ich darf nicht rausgehen und sehen die mich dann und merken, dass ich lüge. Das ist nicht diese Art von Ruhe. Ne, weil Christus hat es halt schon gemacht. Und das fand ich halt auch. Und darüber muss ich halt auch denken, dass. Es ist nicht so, weil der Teufel würde diese Ruhe, weil der Teufel sagt, ich mach das für dich und der macht das dann nicht. Und dann kommst du am nächsten Tag zur Arbeit und dann fragen die dich, hä, wieso warst du denn nicht hier? Dann denkst du dir so, hä, aber der eine hat doch gesagt, ich muss heute nicht kommen. So ist der Teufel. Ja. Der sagt dann was, aber er hält es dann nicht ein. Aber Jesus sagt, es ist vollbracht, du brauchst nicht zur Arbeit zu kommen, ich guck für dich ein. Und das fand ich halt krass, weil das ist halt diese Ruhe, also man muss es aber wirklich verstehen, damit man aber auch versteht, also wenn man diesen Satz liest, als Vollbracht, damit man auch muss verstehen, damit man überhaupt erst ruhen kann. Mhm. Wenn du es nicht verstehst, dann wirst du auch niemals ruhen. Dann wirst du immer noch denken, die veräppeln mich gerade, die Leute. Eigentlich ist viel auf der Arbeit los. Wenn du das Fleisch siehst, dann wirst du zu Jesus sagen, es ist noch nicht vollbracht. Du musst noch eine Menge machen. Deswegen ist ja das Fleisch so trügerisch. Das Fleisch ist ein Gegner. Das Fleisch ist einfach ekelhaft. Das Fleisch wird das so umdrehen, als ob das alles gar nicht passiert ist, der Tod von Jesus Christus. Oder ob das gar nichts gebracht hat. Und der ist ja gestorben, aber trotzdem. Na, deswegen ist das Fleisch einfach so ekelhaft. Na, aber es ist vollbracht. Na, und wie gesagt, es ist wirklich, so wie du gesagt hast, diese Ruhe. Na, diese Ruhe, wenn du sonntags aufstehst und in die Küche gehst, Mama hat Feuer gemacht. Na, diese Ruhe. Du denkst, ich esse jetzt einfach, alles ist gut. Diese, einfach dieses, du musst nicht mehr irgendwie was machen. Das sind nur kleine Beispiele, ne? Und deswegen, es ist vollbracht, ist auch so, das ist so eine krasse Waffe gegen den Teufel. Was auch immer er bringt, wenn du dich vom Heiligen Geist einmal daran erinnern lassen könntest, das ist vollbracht. Da willst du genau das machen, was du gesagt hast. Kissen aufräumen und weiterschlafen. Ja, weil es ist einfach vollbracht. Ja. Also Mami hat auch einmal erzählt, dass die lag im Bett und dann hat sie irgendeine Gestalt gesehen neben sich. Hat sie geguckt, hat sich umgedreht, hat weitergeschlafen. Ja. So, und ich erinnere mich voll oft daran, weil ich mir einfach denke, so, das ist eine ganz andere, das ist eine Kingdom Attitude. Dieses, du guckst die Person an und denkst dir so, und schieß einfach weiter. Na? Und du hast keine Panik oder so, weil du dir einfach denkst, es ist vollbracht. Who are you? Religiöse Leute will erstmal ein paar Shit, da keine Ahnung was machen, Kämpfe machen und ne? Na, ich sag nicht, dass wir nicht erst beten, sondern wir werden mal sehen, aber ich sag einfach diese Ruhe, weil ich finde, das ist ein Ruhe-Move. Na, ich finde, das, was Mami gemacht hat, das ist ein I am resting. I will not let anything disturb my sleep. That Christ gave me. Na, weil, wenn ich einschlafe, hier sind überall Engel. Wie, ne, Engel Mikey kann sich darum kümmern. Aber nicht ich. Na, und Gott sagt ja, ich schlafe nicht. So, ne, und ich fand es einfach so krass. Ich so, das ist Ruhe. Das ist Ruhe, wenn du dich einfach umdrehst und sagst, tschüss. Na, und das halt dieses, es ist vollbracht. Und es ist echt wichtig, dass wir das verstehen, weil ich einfach merke, dass der Teufel uns voll oft sagt, es ist nicht vollbracht. Und dann vielleicht dir oft sagt, es ist nicht vollbracht. Und wie Geva gesagt hat, das ist der Gegner vom Evangelium. Na? Jesus sagt, ich habe alles gemacht und du sagst, nee, hast du nicht. Was ist das für eine Aussage? Und vor allem, wenn wir auch nochmal drüber nachdenken, guck mal, was er durchgemacht hat, um dann zu sagen, es ist vollbracht. Und wir dürfen niemals diese Position eingehen, dass wir sagen, reicht nicht, was du gemacht hast. Es ist halt nicht vollbracht, ne? Und da kommt der Zwang auch ins Spiel. Rejecten. Kommt auch dieser Zwang ins Spiel. Weil du wirst dich halt niemals danach fühlen. Gerade wenn du eine Person bist, die eher Angst hat vor sowas im Raum und dich dann umdrehst, dann beginnt dieser Glaubenskampf, ne? Das ist dieser Schritt, wo es halt einfach anfängt. Und wir haben das gewonnen, aber man muss trotzdem sich zwingen dazu, so Sachen zu glauben, ne? Ja, du musst dich zwingen, in seine Ruhe einzugehen. Genau. Weil diese ganze Welt dir sagt, es ist nicht Ruhe. Nach Fühlen wird das nicht klappen. Nee, du musst es bei Fußgeschichte. So Lust oder nicht Lust, sondern man muss so ein bisschen, man muss natürlich auch ein bisschen sich zwingen, ihm zu glauben. Das ist halt die Sache, weil dein Fleisch wird immer sagen, nee, macht keinen Sinn. Und deswegen ist das Fleisch ja auch tot, ne? Wie wir heute gelesen haben. Genau. Also das war jetzt der Ruhepunkt, ne? Über Liebe geredet, über Ruhe. Ich mache das jetzt, die anderen Punkte ein bisschen dropzitter. Also der nächste Punkt, über den ich reden wollte, ist Freiheit. Weil Freiheit ist auch ein Teil von unserem Erbe, dass wir frei sind. Ne? Das sagt der Heilige Geist auch immer zu mir, dass die einzigen Menschen, die wirklich frei sind, sind Kinder Gottes. Und warum leben wir da nicht frei? Weil alle anderen sind nicht frei. Die sind in dicken Bondage, die wissen das noch nicht. Ne? Aber wir sind wirklich frei. Wir sind physisch und geistlich frei. Deswegen ist das Schlimmste, wenn wir dann anfangen, in Gefangenschaft zu leben von irgendwas. Ne? Dafür, ich lese das kurz vor, Römer 8, 1. Da steht, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Amen. Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ne? Also ich finde einfach nur diesen, allein dieser Satz, es gibt keine Verdammnis mehr, das ist für mich pure Freiheit. Wenn ich einfach weiß, dass meine Sünden wurden mir vergeben, es gibt keine Verurteilung mehr, es gibt niemanden mehr, der mich verurteilen kann, das ist einfach Freiheit. Na? Und das, also es ist wirklich, es ist a pity, dass das Fleisch einen versucht zu sagen, du bist eben nicht frei. Na? Der nächste Vers, den ich lesen wollte, ist Jesaja 43. Jesaja 43, 25. Da sagt Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Ne? Also ich tilge meine Übertretungen um meinetwillen. Und das ist eine Bibelstelle für sich. Und dieses, und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Ich finde allein schon 25. Ich finde, wenn Gott mir sagt, an deine Sünden will ich nie mehr denken. Nie mehr. Das ist einfach Freiheit. Ich kann nicht rumlaufen und denken, ich bin in Bondage, weil Gott mich freigemacht hat, ne? Und sagt, dass ich werde nie mehr an irgendwas denken von früher. Ne? Und als ich das gelesen habe, ich dachte mir so, das ist einfach nur, das ist so krass, das ist, wir sind einfach free. Ne? Und der Teufel wird aber so machen, dass du dann anfängst, über deine Sünden zu denken. Die ganze Zeit. Ne, dass du so sündenbewusst bist, dass du nicht frei bist. Du bist einfach in einem Bondage. Und anstatt einfach zu akzeptieren, dass der Herr mich frei gemacht hat von jeder einzelnen Kette, die der Teufel versucht hat, mir anzubinden. Und dann hat er auch noch gesagt, dass du bist eine neue Kreatur, ich denke an gar nichts mehr. Ich glaub, ne? Wir gehen auch nochmal gleich dahin. Ja, wir gehen jetzt auch nochmal zu Jeremia 31. Jeremia 31, 34, da sagt der Herr, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, er kenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetaten vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Hier sagt er es auch nochmal. Und es gibt auch eine Stelle, wo er sagt, dass ich werde eure... Ich habe eure Missetaten weggeschmissen, ne? Also ganz weit weggeschmissen. Und ich gehe auch nicht mehr da zurück, um das irgendwie rauszuholen. Die sind da und die sind, ich sehe das gar nicht mehr. Ne? Und wie gesagt, das ist wirklich Freiheit. Eine Freiheit, Ja, Freiheit, in der wir einfach leben dürfen. Na, es ist ein Erbe, was uns gegeben hat, frei zu sein. Und dieses Erbe, das müssen wir einfach ausleben. Uns von, nicht von unseren eigenen Gedanken, nicht von dem Teufel, uns irgendwie wieder in Ketten reintun, wo wir nicht sind. Ich glaube, Paulus hat es auch gesagt, dass ihr seid freigemacht worden, werde ich wieder zu Gefangenen. Ja. Na, ihr seid, also der Herr hat euch ein für alle Mal freigemacht. Er wird nicht nochmal kommen und euch freimachen. Entweder du akzeptierst das, dass er dich einmal freigemacht hat, oder das ist dein Problem, aber er kann nicht nochmal kommen und für dich sterben, damit du verstehst, dass du frei bist. Na, das funktioniert halt nicht. So, als nächstes gehen wir zu Hebräer 10. Hebräer 10, 17. Ja, wollte ich auch nochmal, dass das im alten Neuen Testament auch steht. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Na, und hier spricht auch davon, dass es ein neuer Bund ist. Na? Und wie gesagt, ich kann halt auch David verstehen, dass er gesagt hat, dass ich beneide euch. Ich beneide euch einfach. Weil in der Zeit, in der ihr leben werdet, ist Luxus. Na? Weil das konnten die da wahrscheinlich nicht einfach so sagen. Ja, und das Letzte zu diesem Thema ist Kolosser, also zu dem Thema Freiheit, ist Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also hier sind vier Sachen, die sind richtig wichtig. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, hat uns rausgeholt und hat uns in das Reich seiner Liebe getan. Amen. Zack. Na, das ist schon für mich ein, das sagt schon das, ihr seid frei. Mhm. All das, was hier in dieser Evil-Welt abgeht, also das, was Tamir gesagt hat, überall sind Kriege, aber ihr seid frei. Weil ihr seid gar nicht in dieser gegenwärtigen Welt. Ihr seid im Reich von mir. Da gibt es nur Frieden. Deswegen könnt ihr euch frei fühlen im Gefängnis. Na? Deswegen war auch Paulus und Silas, das war eine krasse Aktion, dass dieser Gefängniswärter gesehen hat, dass, ey, für die ist anscheinend Freiheit nicht, dass sie draußen sind. Selbst im Gefängnis sind die frei. Nur wenn jemand so was, natürlich rennt er hin und sagt, was habt ihr? Das, was ihr habt, will ich auch haben. Weil wie gesagt, keiner da drüben ist frei. Keiner da drüben. Nur keiner auf dieser Welt ist frei, außer wir. Und das zeigt uns die Bibel halt die ganze Zeit. Ne, und auch dieses, indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut. Wir sind erlöst, ne, durch das Opfer von Jesus Christus und die Vergebung der Sünden. Ne, also diese zwei Verse, die sagen ja auch einfach, ihr seid frei. Ne, und wieder zurück zum Erbe. Ne, dass in diesem Erbe sind so viele Sachen, aber das, was ich jetzt heute rede, ist einmal Liebe, dass ihr seid geliebt. Und wenn ihr versteht, wie der Herr euch liebt, gibt es keinen Platz für irgendwelche Ängste, Sorgen oder Zweifel. Na, ihr habt Ruhe. Na, ihr könnt in eine Ruhe eingehen. Davon träumen die Menschen, dass egal was ist, ihr habt Peace in eurem Herzen. Weil Jesus hat ja auch gesagt, den Frieden, den ich euch gebe, den versteht diese Welt gar nicht. Die kennt diese Welt gar nicht. Und ich kenne das Gefühl, dass eigentlich ist alles, läuft alles schief. Aber du bist voll gut drauf. Alles ist gut in dir, weil du Jesus hast. Amen. Na? Und ich nenne Mommy oft als Beispiel, weil es gibt viele Sachen, die sie sagt, die speichere ich mir immer in meinem Kopf ab. Ne? Weil es gibt auch diese Stelle, wo, also die Stelle, das ist in der Bibel steht, diese Situation, wo wir in Nigeria waren, ne, und dann auch zurückgekommen sind und dann Ogeba auch gesagt hat, dass, warst du nicht traurig, dass deine Familienmitglieder nicht auf der Beerdigung waren? Und dann Mami gesagt hat, ach so, ich hätte ja eigentlich traurig sein sollen. Na? Ach so, die waren nicht da. Also die waren nicht da, habe ich gar nicht gemerkt. Na? Und das zeigt mir auch, dass es gibt ein Level von Freiheit, den rafft diese Welt gar nicht. Dass du siehst gar nicht, was dir fehlt, weil das ist, du bist einfach so frei. Du brauchst auch keine, du brauchst diese ganzen Sachen gar nicht. Dieses, die Welt, die Familie muss da sein. Nein, weil der hat dich von diesem Bondage befreit. Mhm. Der Einzige, den du brauchst, ist halt Christus. Amen. Und seine Familien Christus. Und die waren ja auch alle da. Mhm. Deswegen, wo ist mein Problem gewesen? Ich hatte gar keine, ne? Sie hatte keinen Mangel. Weil Jesus da war. Ne, Jesus selbst war da und auch die Jesus, wir waren da. Ne, wer ist dann eine weltliche Familie? So. Und ja, es zeigt halt einfach, dass dieses dasselbe ist auch mit Freude, ne? In diesem Erbe ist auch Freude. Eine Freude, die keiner verstehen kann, weil du einfach zu Christus gehörst. Ne, dass Jesus auch gesagt hat, eure Freude ist, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Das ist eine Freude, die kann keiner, also die ist einfach so krass, dass Jesus zu dir, also dass Jesus dich gerufen hat bei seinem Namen, auch was wir gelesen haben, dass Jesus dich gerufen hat bei deinem Namen und gesagt hat, du gehörst mir. Also das ist, wenn das jemandem keine Freude gibt, dann weiß ich auch nicht, was dir sonst Freude geben kann. Mhm. Ne? Und diese Freude ist unabhängig von, mein Auto ist kaputt oder kein Geld auf dem Konto oder Prüfung nicht bestanden. Das ist alles einfach nichtig. Ne? Wenn man verstanden hat, was einem vererbt wurde. Ne, und dass das einfach alles, dass wir es das einfach alles jetzt haben. Ne? Genau, und der letzte Punkt von dieser ganzen Geschichte ist dann auch noch der Sieg. Weil der Heilige Geist hat mir auch gesagt, ein sehr wichtiger Punkt von diesem Erbe ist der Sieg, den wir jetzt bekommen haben durch Christus. Das haben wir auch heute in der Predigt richtig krass gehört, dass wir sind einfach die Gewinner. Ne? Durch das, was Jesus gemacht hat, er ist einfach zu Gewinnern gemacht. In jeder Situation, ne? Und sein Tod war einfach, also das war der größte Sieg der kompletten Menschheit. Also wenn die Menschen das verstehen würden, was da passiert ist, ne, wenn wir Kinder Gottes verstehen, was da passiert ist, dann hat er gar keine Chance. Weißt du, ob das was, als Tania mir diesen Text geschrieben hat, hat er mir auch die ganze Zeit gesagt, dass der meinte dann plötzlich zu mir, dass schreib mir mal, die soll auf den dritten Tag warten. Na, und ich habe erst mal gedacht, hey, was erzählt er da? Ne? Also ich habe es ja auch nicht geschrieben. Aber als ich im Bus war, dachte ich mir so, ach so, das meinte er damit. Na, und wir werden halt jetzt auch durchlesen, was er halt damit gemeint hat. Ich würde gerne einmal erstmal Hebräer, ich guck mal was. Was wir zuerst lesen sollten. Wir lesen erstmal Kolosser 2 ab 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch miterweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem beschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und der Heilige Geist hat das so gelesen, dass der Teufel und Dämonen die Macht weggenommen hat und so, ne? Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, dass alles passiert, während die Jünger am Wein waren. Ne, weil ne, Jesus wurde gekreuzigt, ne, ist dann gestorben. Und ich glaube, dieser Moment war richtig schlimm für die. Wir haben ja auch mal in der Bibelstelle darüber geredet, dass für die Jünger muss es auch krass gewesen sein, dass die einzige Person, auf die du Hoffnung gesetzt hast, ist jetzt weg. Mhm. Ne? Und du bist bestimmt erstmal auf dem Muss, was mache ich jetzt in meinem Leben? Mhm. Ne, weil wir haben, die Bibel sagt ja auch, die Leute haben geweint und so. Ne? Ne, hier mal Maria Magdalena, kam auch nicht auf ihr Leben klar. Und während die Leute am Weinen waren, war einfach Jesus in der geistlichen Welt und hat den Teufel auseinandergenommen. Ne? Hat den Teufel die Macht weggenommen, alles und so, dies, das, um uns das halt dann zu geben. Ne? Und dann habe ich mir auch so gedacht, dass manche Situationen in unserem Leben, die sehen so schlimm aus und wir wissen gar nicht, was geistig abgeht. Na, du siehst einfach nur das Fleisch und fängst einfach an zu weinen, aber du weißt nicht, dass geistlich gesehen, es ist schon besiegt, also es ist schon verbracht. Es ist alles, also er hat den Teufel halt schon hochgenommen. Na? Und auch gestern, als wir gestern gelesen haben, dass Abraham am dritten Tag auf diesen Ort geguckt hat und wir halt auch gesagt haben, dass auf diesen Ort gucken ja so ein Sinnbild dafür ist, dass er die Auferstehung schon gesehen hat, habe ich mir auch gedacht, hat der Geist mir gesagt, dass ihr solltet in jeder Situation, wo der Teufel drückt, einfach die Auferstehung sehen, statt diese Situation. Na? Statt rumzuheulen, solltet ihr einfach in eurem Kopf wissen, dass es ist schon vollbracht. Und die Situation, die wird sich, die Art und Weise, wie der Herr die Situation ändern wird, wirst du selber gar nicht verstehen. Na, weil ich fand einfach krass, dass während der Mensch am Weinen ist, ist Jesus in der geistlichen Welt und denkt sich, und nimmt einfach alles auseinander und ändert alles für seine Kinder. Alles. Na, und die Kinder wissen das gar nicht. Die sind so traurig, dass er nicht mehr da ist. Na? Und er hat das einfach mit mir verglichen, dass wir sehen halt das Fleisch und weinen. Aber es gibt gar keinen Grund zu weinen. Weil geistig gesehen, der Sieg ist schon, wir haben den Sieg schon. Na? Deswegen hat er auch zu mir gesagt, dass erinnere mal Tania daran, dass an den dritten Tag, dass erstmal sah alles düster aus und dann ist Jesus auferstanden. Na, genauso wie deine Probleme, dass erinnere deine Probleme mal an die Auferstehung. Dann werden deine Probleme also wegrennen. Na, und das Krasse ist ja, dass Jesus ist ja die Auferstehung und lebt jetzt in uns. Das heißt, diese Probleme, die kommen, die sehen sofort die Auferstehung. Eigentlich ist das Ding ja dann durch. Na? Und ich fand einfach diesen Vergleich so krass, dass der Heilige Geist mir einfach gezeigt hat, dass der Sieg ist schon deins. Während das Problem kommt, ist der Sieg, du hast schon gewonnen. Egal was ist, egal wie es vielleicht aussieht, du hast schon gewonnen, du bist schon ein Gewinner, du bist schon ein Überwinder über allem. Es gibt keinen Grund zu weinen, es gibt keinen Grund, dir Sorgen zu machen. Gibt es nicht. Ja, dann würde ich nochmal gern zu 1. Korinther 15 gehen. Das haben wir auch heute gelesen. Dankeschön. Das haben wir auch heute gelesen. Bin doch jetzt gleich fertig. 1. Korinther 15, Vers 53 bis 57. Das, genau, denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ne, dass wir auch einfach, auch wie wir heute in der Predigt gehört haben, dass der Sieg steht, ist, wir haben schon den Sieg. Also der hat uns selbst den Sieg über den Tod gegeben. Er sagt selbst, dass wir können den Tod angucken und sagen, wo ist dein Stachel? Wo ist deine Kraft? Ne, und wenn wir das zum Tod sagen können, dann können wir das ja auch zu allem anderen sagen, was hier in unserem Leben abgeht. Aber wie gesagt, ihr müsst einfach überlegen, mit was der Teufel euch manchmal kommt. Na, und unsere Antworten sind dann einfach komisch. Obwohl wir so ein Erbe haben, das uns den Sieg gegeben hat. Und dass wir uns einfach daran erinnern, dass, warte mal kurz, was passiert hier gerade? Also, ne, dass man sich einfach daran erinnert, dass ich habe den Sieg, egal was die Situation mir sagen will. Ich bin eine Siegerin wegen Jesus Christus. Ne? Egal was du durchmachst, das perfekte und vollkommene Werk von Jesus Christus größer. Und allein deswegen hast du schon den Sieg. Und in diesem Kapitel, was ich richtig krass finde, ist, dass Paulus hier auch sagt, ich suche mal, ich lese das mal vor, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Amen. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Ich fand das so krass, dass er hier gesagt hat, dass wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles, was wir machen, wäre umsonst. Es wäre einfach alles nichtig. Und wir wären wirklich die untersten der Leute. Und er sagt ja, wenn, aber es ist ja passiert. Und dann, dass, wenn die Bibel jetzt sagen würde, er wäre nicht auferstanden, dann hätten wir echt ein Problem. Aber Paulus sagt, er ist ja auferstanden, deswegen haben wir auch kein Problem. Ne, weil auch das, was ich ja vorher gelesen habe, das ist ja alles im selben Kapitel. Aber er hat ja so angefangen, das Kapitel, mit, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir ein Problem. Er sagt ja auch, der wirkt doch immer noch in euren Sünden. Und dann würde es wirklich düster für uns aussehen. Aber weil er eben auferstanden ist, haben wir den Sieg. Ne, und deswegen, es macht keinen Sinn, nicht in diesem Sieg zu leben, wenn es ja wirklich ist, ja so passiert. Na, er ist ja auferstanden. Na, wir haben ja auch heute gelesen, dass Leute dann gesagt haben, er ist auferstanden, genauso wie er es gesagt hat. Und das heißt, er hat sein Wort gehalten. Warum soll er denn, also wenn er einmal sein Wort gehalten hat, hat er auch komplett sein Wort gehalten. Das heißt, dann kannst du ihm ja auch vertrauen, wenn er gesagt hat, es ist vollbracht. Na, und musst nicht irgendwie dir denken, ist eben nicht vollbracht. Na, und wie gesagt, man sieht das halt auch so krass, auch bei den drei hebräischen Jungs, ne, dass die haben noch nicht mal nach Rauch gerochen. Ne, und hat er auch zu mir dann gesagt, das sagt mal Tania, dass ihre Situation, die wird sehen, die wird noch nicht mal nach Rauch, die wird nicht mal nach Rauch riechen. Ne, das, weil, wenn du wirklich Christus vertraust, wenn du wirklich weißt, dass er dich liebt, du wirst nicht nach Rauch riechen. Du wirst einfach rausgehen und die Situation, keiner wird dir anmerken, dass irgendwas passiert ist, weil du gar keine Anzeichen von irgendwas hast. Weil du einfach halt, wie gesagt, diesen Sieg schon hast. Ne? Und also ich möchte uns einfach alle darin ermutigen, dass wir ihm wirklich vertrauen können und auch vertrauen sollten. Ne? In Römer steht ja auch, dass wenn er noch nicht mal seinen eigenen Sohn verschont hat, was hat er euch da nicht schon gegeben? Ne? Also wenn jemand in der Lage ist, seinen Sohn zu geben, hat er dir alles gegeben. Ne? Vor allem seinen einzigen Sohn. Ne, wenn Gott in der Lage ist, sein Leben zu geben, hat er dir auch schon alles gegeben. Und dass wir einfach darauf meditieren und uns einfach vom Heiligen Geist auch daran erinnern lassen, dass wir Jesus schätzen, ne, nach dem allem, was wir heute gehört haben und auch generell gehört haben, dass wir Christus einfach schätzen, ne, und ihm wirklich, wirklich diese Position geben. Es gibt ja auch von Oba Wenji diesen Song Regardless, ne? Ich mag den ja voll, weil an seiner die Stelle, wo er, also was er sagt, das ist so tiefgründig, weil er auch einfach ganz klar sagt, ich werde dich preisen, egal was passiert. Und es gibt eine Stelle, da sagt er, ich werde dir die Position geben, die dir gebührt. Es ist einfach egal, was hier auf der Erde passiert, du bist immer auch der Größte. Ich werde nicht zulassen, dass mein Fleisch diese Position, die dir aber gebührt, wegnimmt von dir. Na, also du bist und bleibst halt die Nummer eins, ne? Und das ist halt für mich diese Wertschätzung, die man von Christus hat, ne, für Christus hat. Ne? Und der Heilige Geist hat mich auch an einen Satz erinnert, den er mir vor Jahren gesagt hat, dass also man muss Christus so krass schätzen, dass man auf diesem Mut ist, dass wenn du in den Himmel kommst und Jesus ist nicht da, dann gehst du wieder. Also weil du denkst, ich bin nur hier wegen ihm. Ich bin hier, weil ich ihn sehen wollte. Und dann hast du ja auch mal gesagt, okay, war auch letztens gesagt, dass so ein Künstler gesungen hat, ich will in den Himmel, weil ich dich sehen will. Na, und das klingt einfach für mich Wertschätzung. Dieses, es kann so schön sein, wie es ist. Wenn du nicht da bist, macht das alles für mich keinen Sinn. Und dann drehe ich mich um und gehe. Na? Und ich fand einfach diesen Satz voll schön, ne, weil er es auch einfach gezeigt hat, dass es geht wirklich nur um Jesus. Und ja, also das war das auch das der Ende meiner Andacht. Also man hätte auch noch Stunden weiter mit das Erbe reden können. Aber wie gesagt, der Herr hat gesagt, es ist eine Erinnerung. Und ich bitte einfach den Heiligen Geist, dass er uns halt einfach unser Leben lang im Alltag an das erinnert. Weil, ja, weil der Teufel halt wirklich, wirklich Angst vor Menschen hat, die so denken. Also von Kindern Gottes, die so denken, hat er wirklich Angst. Weil egal wie du, egal was er dir wirft, hat gar keine Chance. Na, und ja, das war das Ende. Mit diesem, wenn Jesus nicht im Himmel ist, dann drehe ich mich wieder um Gier. Natalia ist ja auch gerade gesagt, dass das Gleiche geht auch für alle, für jeglichen anderen Ort, den der Teufel uns schmackhaft machen möchte. Mhm. Na, dass, egal in welches, wie krass das Haus ist, wenn Jesus nicht in diesem Haus ist, drehe ich mich um Gier. Ja. Egal wie krass diese Ehe ist, wenn Jesus Christus nicht da drin ist, drehe ich mich um Gier. Mhm. Egal wie krass diese Uni ist, egal wie krass dieser Job ist, egal wie krass diese Familie ist, wenn Jesus nicht da drin ist, drehe ich mich um und ich gehe. Weil wenn ich es beim Himmel mache, was ist denn irgendein Ort hier auf Erden, hier dich, im Vergleich zum Himmel? Wenn ich hier immer noch auf Klo muss, immer noch, keine Ahnung, ich mich schneide, blute und immer noch Hunger habe, Hungergefühl habe. Mhm. Im Himmel habe ich das alles gar nicht, aber dennoch würde ich mich da umdrehen und gehen, weil Jesus nicht da ist. Mhm. Ja, und deswegen ist es echt, ich bin sehr dankbar für die Predigt, von dir, denn ihr habt mir sehr geholfen und ja, ich danke einfach dem Herrn, dass er uns wirklich so sehr liebt und auch mit dieser Predigt uns wieder bewiesen hat, wie sehr er uns liebt und sieht. Ne, dass er uns sieht, geht einher mit, dass er uns liebt. Ne? Er sieht uns, weil er uns liebt und er liebt uns und deswegen sieht er uns. Also dass es halt ineinander halt eingeht. Ne? Und dass wir für ihn nicht, dass er uns nicht übersieht. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Ganz kurz wegen deinem Satz, dass diesen Satz, den ich als zum Ende gesagt habe, der Heilige Geist hatte mir das vor Jahren gesagt, weil er hat mir gesagt, es gibt Kinder Gottes, ne, wenn ich so mache, dann sind das gar keine, die suchen Jesus nicht wegen Jesus. Die suchen Jesus wegen allem anderen, aber nicht wegen ihm. Und die will in den Himmel gehen, und wenn die hören, da ist nicht Jesus, will ich sagen, ich bleibe aber trotzdem. Weil everything is sweet hier. Die Früchte sind lecker, ne? Da hinten ist alles cool. Na, denen wäre es egal, dass Jesus aber nicht da ist. Ne? Und ich fand einfach diesen Vergleich krass, dass es gibt wirklich Leute, die suchen Jesus für alles andere, aber nicht für ihn. Und ich finde, wir sind eine Gemeinde, wir würden gehen. Wir würden sagen, tschüss, das ist da nicht der Ort. Das ist da nicht der Himmel. Ne? Das ist dann irgendwas anderes, aber nicht der Himmel. Weil Himmel ist Jesus Christus. Ne? Und das fand ich einfach krass, dass wir sind wirklich Menschen, die Jesus für Jesus suchen und nicht für irgendwas anderes. Amen. Weil ich finde, das sieht man einfach bei uns. Ne? Weil niemand von uns kann irgendwie sagen, also ne, man sieht es einfach, dass wir sind wegen Jesus hier. Und das muss es auch beibehalten. Und nicht diese komischen anderen Kinder Gottes da, die... deswegen ist es auch gut, dass Mami sagt, wenn ihr hört, Pastoren sind gestorben, hinterfragt, war es überhaupt ein Pastor? Ne? Also war es überhaupt Kinder Gottes? Oder sind das nicht solche Leute, die dann immer... Ne? Die irgendwo sein wollen, egal wie schön das ist, aber Jesus ist nicht da. Und deswegen, wir können uns gar nicht mit diesen Leuten vergleichen. Und das hat der Heilige Geist mir gesagt. Weil wir sind so radikal, dass wir halt, egal wie schön der Ort ist, wenn wir wissen, da ist nicht Jesus, wir würden gehen. Und diese Radikalität hat nicht jeder. Deswegen können wir, ne, kann der Teufel uns nicht mit irgendwelchen Leuten vergleichen und die dann Angst machen. Deswegen, wenn der Pastor stirbt, wer bin ich dann? Du bist viel größer, du weißt es einfach nicht. Aber du bist wirklich ein Kind Gottes. Der tut nur so. Ja. Because they sure know us. Ja. Knows who we are. Ja. Jesus, I know. Paul, I know. Who are you? Ja. Amen. Amen. I thought she doesn't have, my daughter does not have anything to preach today. You know, if we look at this ministry, it's like pastor's ministry. Because the maturity, how people are growing. There is no one that you say, who is this? Who are you? Mm-hmm. Because how our focus is so much of the Lord. So I'm so happy that it is all about Christ Jesus for all of us. Because the Bible said, what shall it profit a man if he gain the whole world? If you are not really, as we have said before, if Christ is not your focus, you can never be here. If you are not hungry of him, you can never be here. So here is a place that it takes only Christ to be here. If you are here because of me, it's a matter of time, you are going to go. If you are here because of anybody here, it's a matter of time, you are going to go. Because somebody is going to provoke you. But you are not here because of anybody. You are here for Christ's sake. And the only person that should provoke you is Jesus Christ. And he will not provoke you to reject him. He will provoke you to continue in him. That your focus continue to be him alone. So his provocation is not to steal, to kill, and to destroy you. It's to bring you to him, to himself. So, and he's the only one that will say go before you can say yes, I am really going. And if you are full of yourself, you are going to go. They hear a voice, but the voice of themselves. The religious people, they hear a voice. It's also the voice of self. That's why I heard the Lord said I should do this. But you always forget that Satan can also speak. If the Lord tells you to do something, if it's against the truth, you know it's not true. You know that Satan is the one speaking to you. Because the Lord will never go against himself. That's why it's good for us to know the truth. Know the system of the kingdom of heaven. Know what Jesus called the truth. If Satan tell you, you are going to come and you are going to die, and Jesus tell you, you are already here, then immediately you know that this is Satan. Or if Jesus is telling you that you are going to come and you are going to, you understand me? Immediately you know that this is a voice from Satan. Because Jesus said, by stripes we are healed. We are already healed. Then where is the sickness and disease coming from? He redeemed us from all the causes. We have been free from all the freedom, the part of what the message that Jennifer preached. Freedom. We are free from all causes. Galatians 3. You understand me? There is no more curse on any child of God, because Jesus became a curse for us. He said the curse is everyone that is hung on the tree, and Jesus died on the tree. So then, that curse he received it so that we are not free from all curses. Then why should that be? Because you can see all the curses: poverty, sicknesses, and diseases. They are all different curses. And they all came through Adam and Eve, then also through Cain and Abel. You understand me? When God caused the ground. So they all came through, and Jesus came and freed us from all those problems. Then if somebody is now telling us we are going back, we are hearing a voice that is telling us we are going back, that death belongs to us, then we are to know that that is not the truth, that this is the voice of Satan, and reject it immediately. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Jennifer, thank you, Shonshat. Thank you. Was sagen? Ich wollte auch dem Herrn einfach danken für die Predigt. Mir auch, der Herr hat auch einfach sehr viel zu gesprochen dadurch. Ich fand halt auch einfach Punkte sehr stark, wo du am Ende auch betont hast, dass du was zu Tatania schreiben wolltest mit erinnere dich an den dritten Tag. Ne? Das fände ich halt auch krass. Weil das stimmt ja schon, dass es war halt alles dunkel. Ne? Alles war dunkel, alles schien vorbei, ne? Wie so eine Sackgasse, Jesus ist gestorben. Und es war nicht so, es war ja nicht mehr danach, so, also man denkt sich dann, erst danach gab es dieses Victory. Es war nicht danach, das war schon währenddessen. Weil währenddessen hat Christus ja auf der anderen Seite den Tod besiegt. aber man hat es halt nicht gesehen, physisch gesehen. Alles war dunkel, da stand ja auch, glaube ich, dass irgendwas am Himmel gerissen ist, war es alles so dunkel, Jesus war tot, aber gleichzeitig in der geistlichen Welt hat Christus, ist was passiert, ist Sieg passiert. Ja. Und das fand ich halt auch krass, ich habe es eher so, also ich weiß es schon, aber man denkt sich eher so, das war dann danach, Jesus ist danach auferstanden. Aber merkt man, dass währenddessen die ganze Zeit schon alles gut war. Weil er war nicht tot und hat dann erst geschlafen, sondern er war physisch gesehen, also sein Körper war zwar tot, aber geistig gesehen war er gerade am Siegen wie sonst nichts. War er gerade am Party machen. Ne? Und das ist ja bei uns halt auch einfach so, dass wir es auf alles beziehen, dass wenn es halt dunkel aussieht oder wenn es gerade schwierig aussieht, dass wir uns klar sind, dass in der geistlichen Welt ist gerade kein Stillstand. Und in der geistlichen Welt passiert gerade was und das, was geistig ist, ist halt einfach größer als das, was physisch ist. Und diese Erinnerung fand ich halt einfach sehr, sehr stark. Danke dafür. Aber ich fand halt auch sehr stark, was Tania gesagt hat mit dem Punkt, dass ich habe mir halt auch gedacht, so, das haben wir auch schon bei Corona abgezogen, oder das werden wir halt immer abziehen, dass dieses, wenn auf einmal wirklich ein Krieg ausbricht draußen und alle Leute sich am Töten sind, zu 100% weiß, dass wir einfach hier sein werden, einfach Christ feiern werden, so wie unsere Corona-Partys. Ich weiß nicht genau, was der Herr, egal was passiert, aber rejected Leute hier reinströmen und keine Ahnung, ne, irgendwelche Sachen passieren oder ob man wirklich, aber es kann auch gut möglich sein, dass der Herr kann es auch so machen, dass er so eine Kuppel macht, dass die Leute hier gar nicht, das Haus gar nicht sehen werden. Dass die Soldaten das Haus gar nicht sehen werden. Aber selbst wenn nicht, wir haben ja nichts zu verlieren, ich meine, weil wir werden hier tanzen und egal, ob wir dann noch weiter hier sind oder ob wir dann woanders sind, wir sind das dann alles zusammen in Christus und das ist alles Gewinn. Und ich denke mir halt so, andere Leute könnten sowas nicht behaupten, weil die müssten Angst haben in der Ecke, weil für die zählt halt nur diese Welt. Wenn auf einmal ein Soldat vor die steht und die halt abknallt, ist halt vorbei. Ne? Aber bei uns können wir immer sagen, so, wir können wirklich tanzen, weil es ist völlig egal, was hier passiert, alles ist Christus. Ne? Und das fand ich, hatte halt gerade dieses Bild vor Augen, hab mir gedacht, so, es hat bei Corona angefangen, es wird wahrscheinlich immer so weitergehen. Ja. Man wird immer wieder hier zusammenkommen. Aber Christus halt feiern, egal was für eine Situation, egal was halt draußen passiert. Ne? Und das fand ich auch, habe ich auch einfach krass an auch die Welt erinnert, dass wenn ich halt rausgehe, auf der Arbeit bin, dass ich einfach sehe, dass diese ganze Situation Leute einfach voll belastet. Leute kommen auf Corona immer noch nicht klar. Leute kommen auf diese Kriegsgeschichte nicht klar. Man sieht wirklich, dass nicht alle denken, boah, wenn hier Krieg ausbricht, ich raste aus. Also man merkt schon, also ich höre nur noch diesen Satz, wenn, ich habe gar keinen Bock auf Krieg, weil ich habe keinen Bock darauf, ne? Das höre ich die ganze Zeit mit den Leuten. Und ich denke mir so, ist mir eigentlich voll, also Leute gucken mich auch an und denken sich so, weißt du nicht, was draußen passiert? Das ist voll naiv. Weißt du nicht, was draußen passiert? Du bist ein bisschen ernster. Und ich weiß einfach, also ich finde es halt krass, man guckt die Leute und merkt einfach, die Leute haben einfach keine Ruhe, die haben einfach keinen Frieden, ne, was auch klar ist. Und ich guck halt an mich an und weiß halt einfach, war Christus, das ist einfach ein Privileg, das wir einfach haben, weil egal wo wir sind, egal was passiert, wir haben immer eine Zuversicht. Uns wird es halt immer gut gehen, für uns wird halt immer gesorgt sein. Und da war ich auch immer dankbar, dass Tanja das angesprochen hat, weil ich einfach dieses Bild vor Augen gerade gehabt und mir einfach gedacht so, ich bin auch einfach dankbar für dieses Haus, für dieses, dass wir überhaupt einen Ort haben, wo wir zusammenkommen können, weil andere Leute, andere Gemeinden sind vielleicht richtig verteilt, ich meine, ne? Aber wir, ich weiß einfach, dass wir, also das ist halt dieses, man wird zusammen in Christus bleiben, aber auch zusammen, ich musste auch gestern darüber nachdenken, kennt ihr das, wenn ihr eine Prüfung geschrieben habt? Nee, ihr habt eine Prüfung geschrieben und dann müsst ihr halt in so ein Büro rein mit den Professoren oder mit den Lehrern und die sagen euch dann euer Ergebnis, ob ihr weiter seid oder nicht. Und dann ist da eine Freundesgruppe, die geht dann halt rein. Also eine Person geht dann mal rein und kommt hier raus. Bist du drin? Ich bin drin. Ich musste mir das irgendwie auch gestern vorstellen, als wir da alle saßen. Ich habe wie im Himmel, dass Man so, dass man halt zusammen da rein, also dass man zusammen da reingehen wird und dann zusammen im Himmel landet. Es wird nicht jemand so zurückbleiben und sagen so, ey Leute, ich weiß nicht, ob ich es packe, ne? Sondern das wird halt, wir haben halt wirklich diese vollkommene Zuversicht, dass wir müssen nicht bangen, wir müssen nicht, wie vor einer Klassenarbeit voll, boah, hab ich bestanden, bin ich durchgefallen. Sondern bei uns ist dieses, wir sliden da einfach rein und keiner muss sich denken, ey, ich hoffe, die hat es gepackt. Ich hoffe, die hat keine 6 geschrieben. Ich hoffe, die wird versetzt. Ne? Und das fand ich halt gestern krass. Dass wir müssen halt keine Angst davor haben. Ne? Wir werden halt alle am selben Ort ankommen. Wir haben hier angefangen. Ne? Wir werden halt bis zum Ende halt so weitergehen. Und es muss halt keine Angst haben, weil jeder von uns ist wirklich in Christus verwurzelt. Und da muss man sich auch um keinen Sorgen machen. So, ich freue mich immer auf diesen Moment, wo wir alle halt hinter dieser Tür sind oder hinter diesem Tor. Hinter diesem Tor sind uns einfach alle anken denken so, jetzt gefällt! So Schweine. Ja. Das ist laut eigentlich. Mhm. Mhm. Schon mal loslegen. Ja, also ich wollte den Heiligen Geist auch auf jeden Fall danken durch das, was er durch dich gesprochen hat. Ich finde es auch echt schön, dass er dir das ans Herz gelegt hat mit dem Erinnern, weil ich finde, wir haben halt durch die letzten Tage in dem Gebet halt auch wirklich viel von dem Herrn einfach gehört und ich bin einfach dankbar, dass er uns auch so viel offenbart, weil er einfach, wie Mercy halt gesagt hat, uns sieht und uns so liebt und halt sieht auch, dass wir hungrig nach ihm sind, hungrig nach der Wahrheit sind. Und ich finde diesen Aspekt richtig schön, dass wir einfach wirklich alles haben in Christus, ne? Und dass wir wirklich gar kein, also ich finde halt all die ganzen Blöcke, die du halt aufgezählt hast, ne? Die Ruhe, der Frieden, all diese ganzen Dinge, die wir halt durch dieses vollkommene Werk von Christus haben. Ich finde, also du hast ja auch eine ganz andere Attitude, wenn du dir das richtig bewusst machst, ne? Dass du einfach Ruhe hast. Übernatürliche Ruhe, dass du übernatürlichen Frieden hast, du läufst hier mit einer ganz anderen Attitude rum. Also, das muss eigentlich, selbst für Nicht-Kinder Gottes, bist du schon ein sichtbarer Unterschied, weil einfach deine Kraftquelle übernatürlich ist. Ne? Weil ich habe halt auch überlegt, dass selbst die Jünger damals, die hatten eine ganz andere Attitude, nachdem die halt gepredigt hatten und so. Also, die wurden verfolgt, die wurden misshandelt, die wurden geschlagen und Paulus, der 1000-mal im Gefängnis war und keine Ahnung was erlitten hat, fast tot geprügelt wurde, auch von all stehst du da trotzdem auf und denkst dir so, das ist nichts, also geistig gesehen ist das nichts für mich, weil ich einfach alles in Christus habe. Ne? Also, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich manche Leute gedacht haben, was geht denn eigentlich in ihren Köpfen? Also so, dass man auch bei Paulus gedacht hat, was geht eigentlich bei Paulus in seinem Kopf? So, wir haben dich doch gestern verprügelt und hier stehst du wieder und läufst hier rum und sagst wieder repent, also die denken wahrscheinlich auch so, was geht bei dir ab, aber es ist einfach, weil es komplett übernatürlich war oder selbst bei Abraham, so, also die Story, die wir zum Beispiel gestern gelesen haben, ich kann mir auch gut vorstellen, dass nachdem Abraham das gemacht hat, diesen Glaubensschritt, ne, mit Isaac, und als er wieder zu Hause war, ich kann mir gut vorstellen, dass der irgendwie locker 2 Wochen Zeiteis bekommen hat von Sarah, weil sie sich einfach dachte, was geht eigentlich in deinem Kopf ab? Aber Abraham hat einfach gechillt in seiner Beziehung, die er mit dem Herrn hat, ne? Weil er wusste, wer er ist und weil er wusste, dass er diese Ruhe hat, diesen Frieden hat von Christus. Ne? Und ich finde, das ist einfach, also wenn man sich das wirklich bewusst macht, dass du hast wirklich alles, also du hast wirklich das ganze Paket, du läufst einfach ganz anders rum. Also selbst, also es ist einfach, es ist unvermeidbar, dass die Leute auf der Straße dich fragen, was geht bei dir? Dass die Leute auf der Arbeit dich fragen, was geht eigentlich bei dir? Dass überall, wo du bist, du wirst ein sichtbarer Unterschied für alle anderen sein, weil das, was du mit dir trägst, ist einfach übernatürlich. Und ich habe mich auch noch an das erinnert, was Poppy gestern gesagt hat, mit Living Sacrifice. Ne? Weil manchmal denkt man zum Beispiel, dass wenn du halt ein lebendiges Opfer bist oder ein Opfer zu sein, dass du dir halt denkst, ja, mein Leben hat gar keinen Sinn, ich werde eh sterben, ah, hier, sacrifice me, so, ne? Oder dass man halt sich denkt, okay, komm, ich bin eher einfach ein Opfer hier, ich werde sterben und es ist halt alles okay. Aber selbst als lebendiges Opfer, so wie Isaac, wirst du halt trotzdem, also, weil Isaac hat ja auch nicht gedacht, okay, anscheinend werde ich jetzt hier geopfert und mein Leben hat keinen Sinn mehr und ich war gerade mal 7 und keine Ahnung, ja gerade. So, aber, sondern er war einfach, er war auch in dieser, also auch in dieser Ruhe, in diesem, also dieses Selbst, die Tatsache, dass du ein Living Sacrifice für Christus bist, machst du auch in seinem Frieden, auch in seiner Ruhe, so, ne? Also, bei Poppy hat ja auch zum Beispiel diesen Aspekt auch genannt, dass du wirst dich halt nicht beschweren, du wirst halt nichts in Frage stellen, du wirst nicht fragen, aber, wie, wo, was, warum, sondern du wirst alles hinnehmen, aber auch einfach in seiner Ruhe und in seinem Frieden. Und das ist so krass, weil also du weißt ja nicht, was der Herr vorhat mit dir, ne? Also wir wissen gar nicht, ich will gar nicht wissen, was nächste Woche der Herr mit uns macht oder was nächstes Jahr der Herr mit dieser Gemeinde macht, ne? Aber wir sind trotzdem in seiner Ruhe und in seinem Frieden, weil wir einfach alles in ihm haben. Und deswegen dürfen wir ein lebendiges Opfer sein für ihn, weil selbst diese Aufgabe, wir das halt in seiner Ruhe machen und in seinem Frieden machen. Und das finde ich einfach so schön, weil das auch einfach möglich ist durch dieses vollkommene Werk von Christus. Also diese Auferstehung von Christus hat uns komplett, also komplett freigesetzt, komplett. Also wir haben wirklich alles. Also es ist, als ob der Herr gestorben ist und uns ein fettes Geschenkpaket gegeben hat und hier, und da ist alles drin. Da ist alles drin, was du, ich weiß nicht, als, kennt ihr das, wenn ihr als kleines Kind, ich weiß nicht, früher als Kind wollte ich zum Beispiel immer bei Super Toy Club mitmachen, ne? Und am Ende durften die halt immer in diesen Laden rein und alles reinpacken, ne? Oh. Und ich meine, die Fahrräder gelb. Alles so, das ist immer so, also du hast halt deine Zeit so, ne? Also du hast halt eine begrenzte Zeit und in dieser Zeit musstest du alles in diesen Einkaufswagen reinschleppen und reinpacken, ne? Ja, und genau. der Helm genau. War gleich. Ja, und wenn du einen Helm genommen hast. Ja, doch, du durftest alles behalten. Nein, du durftest alles behalten, wenn du es in der Zeit geschafft hast. Aber nach der Kamera mussten die alle Geschenke zurückgeben. Ja, nach der Kamera muss keiner. Ey. Aber die Idee da, Felix, kennst du das? Felix, kennst du das? Das ist so eine Spielshow, weil Felix kennt das gar nicht. Das ist eine Spielshow. Und am Ende das Team, das gewinnt, das darf dann zu Toys R Us gehen. Ich hab's auch mitbekommen. Und hat einen Einkaufswagen und du hast 5 Minuten und alles, was du einpackst in den Einkaufswagen, darfst du später mitnehmen. Aber du musst in der Zeit bleiben. Und wenn du einen Helm genommen hast, Helm war gleich Fahrrad. Du musst nur einen Helm nehmen, dann hattest du ein Fahrrad. Und deswegen hat man immer geschrien, nimm den Helm. Also worauf ich hinaus wollte ist, also es war halt so eine Kindershow, ne? Und als Kind hast halt diese Show immer gefeiert und hast halt, also es gab immer diese Mädchen gegen Jungsgruppe und so und hast immer mitgefiebert und so. Man hat sich halt immer irgendwie gewünscht, also ich zumindest, hab mir halt immer gedacht so, boah, wenn ich irgendwann mal da bin und dann in diesem Store bin, ich hol mir das und so, weil du hast ja wirklich als Kind, hast du ja dieses ganze Spieleparadies, ne? Und ich stell mir das so vor, als ob, also für mich ist das so, als ob der Herr, nachdem er auferstanden ist, hat er uns den Schlüssel gegeben für diesen Store. Und da ist einfach alles drin. Da ist wirklich alles, der Herr hat ja, ich glaube, es gibt Bibelvers, wo steht, dass der Herr den Schlüssel des Todes oder so irgendwie vom Teufel genau genommen hat. Genau, und für mich ist das so, als ob der Herr nach seiner Auferstehung uns diesen Schlüssel gegeben hat und du hast Zugriff zu diesem Ort, wo einfach alles drin ist. Und es gehört einfach alles dir. Und du bist, also das ist nicht wie in diesem Spiel, wo du zeitlich begrenzt bist, wo du oft hektisch bist und wo du dir denkst, boah, ich muss mir jetzt schnell das nehmen, weil ich das sonst nicht mehr habe, sondern du hast einfach den Schlüssel, dir gehört einfach alles da drin. Ne? Und ich finde, das ist halt das, was Christus für uns getan hat. Und deswegen finde ich das auch schön und auch gut, dass du uns auf jeden Fall daran nochmal erinnert hast und genau über den Heiligen Geist einfach für alles danken. Genau. Praise the Lord. Praise the Lord.